Meine Damen und Herren, Sie hören heute Asche unterm Schnee, ein Hörspiel von Gerhard Herrn. Regie führt Willi Puruka. Kapuzen über dem Kopf, jetzt die Brille. Alles, was du anhast, ist schwarz hier. Deine Skihosen sind schwarz, dein Anorak ist schwarz, deine Handschuhe sind schwarz, auch deine Skier sind schwarz. Du bist eine schwarze Figur auf einer weißen Fläche. Den Hochmarsch kennst du. Du weißt, es darf keiner drauf fahren, außer dir. Aber auch du nur, wenn ich es sag. Und jetzt sage ich, fahr. Fahr los hier. Fahr. Du fahrst so, wie es am liebsten fahrst. Hier ist Schluss. Eine gerade Linie vom Hochmaiskopf bis zum End vom Hochmaisamt. Gerade wie du stehst auf einem weißen Papier. Du siehst nichts, du hörst nichts, du fährst. Du lässt es rennen. Sonst doch gerne hier ist, würde nicht. Ein schwarzer Blut in einem weißen Raum, wie ein Vogel, wie ein Flintenkugel, das magst du. Das ist doch das Einzige, was du magst. Und immer schneller, so schnell ist Kapoel nicht. Und jetzt hier ist, jetzt nimmst du die Steck mit den Spitzen nach vorn, wie zwei Speere, wie ein Ritter mit seiner Lanze. Wenn sich dir jetzt einer in den Weg stellt, dann fahrst du um. Dann gehst du hindurch, wie eine Kugel, wer es immer ist. Du fahrst ihn um. Keiner kann dich aufhalten, keiner. Du bist viel schnell. Du fahrst ihn um. Jetzt hat er wieder seinen Traum gehabt, der Hirs. Allerweil nur den gleichen. Wenn er so schreit, ist immer der gleiche. Muss arg sein. Was das bloß ist? Ein Bergraster runter mit den Ski und auf einmal kommt der andere. Welcher andere? Er weiß nicht, wer es ist. Der ist plötzlich da, ganz unten am Hang. Da kann er nicht mehr bremsen. Er kennt vielleicht schon, aber das weiß er nicht. Er weiß nicht, ob er nicht kann oder nicht will. Und wegen dem schreit er. Dann wacht er auf und schreit. Hat er das oft, Ziffer? Immer öfter. Er redet aber nicht drüber. Er hat noch nie drüber geredet. Aber je öfter, dass er das träumt, desto besser kann ich sehen. Das hast du aber lang nicht mehr gehabt, dass du im fremden Traum siehst, Ziffer. Lang nicht mehr. Moin, Chris. Ja, Hirs. Moin, Hirs. Guten Morgen, Hirs. Du, dein Kaffee ist fertig. Komm her, Hirs, dass er dich sehen kann. Was willst du denn sehen, Seffer? Dass du geschlafen hast. Früher haben wir das immer so gemacht. Früher bin ich erst aufgewacht, wenn du mir deine Hände aufs Gesicht gelegt hast. Oh, deine Finger sind aber kalt. Sind halb Finger von Reuden, Frau. Und? Was siehst du? Dass du nicht rasiert bist. Oh, warst du auch schon besser, Tante Seffa. Na ja, was ist jetzt mit Kaffee? Ja, gleich hier. Mei. Spät bist du heute, Ruh. Ah, es langt noch. Ich habe heute keinen Kurs, bloß einen Privatkunden. Einen Fremden? Ja, aber ich kenne ihn nicht. Warum fragst du ihn? Weil der viel Geld haben muss, wenn er die nimmt. Ja, wird er schon haben. Zum Tschurnik hat er gesagt, er will den besten Skilehrer vom Ort. Und da hat der Tschurnik gesagt, das bist du, gell? Bist das ja auch. Na ja, jetzt hört's auf mit den Schmarrn. Ich geh mir jetzt lieber rasieren. Wie heißt bei denn dein Privatkunde, hä? Dorf und Zedl steht's. Ah. Er wohnt im Adler. Wie heißt er denn? Dr. Faber? Herrlicher Schnee halt, was? Ja, gerade richtig. Nicht zu weich und nicht zu hart. Gehen wir mal rauf? Ja, wie Sie wollen, Herr Doktor. Sie zahlen, Sie schaffen auch. Ja. Müssen Sie das immer wieder aufs Tapet bringen. Ja, es ist aber so. Ja. Das gehört zu eurem Geschäft, dass es so tut, als ob es nicht so ist, oder? Ja, schon. Aber das ändert ja nichts. Ja, für Sie vielleicht nicht, für mich schon. Also ich brauche so ein bisschen Illusion, Bergkameradschaft, irgendwas in der Art. Also? Nee, ich fahre nicht gern allein. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich von Ihnen doch noch eine ganze Menge lernen kann. Ja, ja, ja, ja, doch. Sie fahren nicht, Sie tanzen über den Schnee. Ich werde Sie auch noch für die nächsten Tage engagieren. Einverstanden? Ja, wenn es der Tschürnig ist, ich bin's schon. Immerhin etwas. Was ist denn das eigentlich für ein Motor in dem Lift? Hä? Der Antriebsmotor vom Babylift. Der Diesel. Also wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir solche Motoren bei den Gebirgsjägern gehabt, für unsere Materiallifte. Ja, das kann schon sein. Der stammt aus der Zeit. Ja, aus welcher Zeit? Ja, aus dem Krieg. Das war der erste Lift, den sie hier gebaut haben. Nach dem Krieg? Eine Weile nach dem Krieg. Ich könnte mir vorstellen, dass an dem Motor noch irgendwo ein kleines Schild mit gestanzten Nummern angebracht ist, auf dem man alles über ihn herauslesen kann. Was alles? Welche Nachschubeinheit er wann und wo geliefert und bei welcher geführt worden ist. Ah ja, waren Sie bei den Gebirgsjägern? Ja. Ich war bei den Gebirgsjägern. Wissen Sie was? Das wird genug sein für heute. Gehen wir was trinken. Ja, ich hab's Ihnen ja schon gesagt. Sie zahlen. Nein, Herr Doktor, Fitschen, nichts mehr für mich. Zwei Jäger, die an einem halben Roden. Das ist zu viel. Ich habe mir gedacht, so ein Skilehrer, der verträgt das. Die anderen vielleicht. Aber ich nicht. Das ist denn schon ein komischer Kauzius. Wieso? Wieso bin ich ein komischer Kauzius? Ach, Kies. Ein Bursch wie aus Lindenholz geschnitzt. Der beste Skifahrer im ganzen Tal und so. Was und so? Naja, so zimperlich. Wieso bin ich zimperlich? Ja. Trinkt nichts, verträgt nichts, hat nichts mit dem Mädchen. Ja, wer sagt denn das? Na, alle. Meine Kollegen. Der Skischulleiter, der Johnny. Ja, der Johnny, was versteht denn der schon? Madeln. Meine Hände werden ich ausstrecken, da habe ich 10 in jeder Hand. Aber das ist kein Schmäh. Das ist ganz leicht. Auch bei den Touristinnen. Das denke ich mal. Aber meinst du, die lassen die einmal fahren mit ihrem Porsche? Mitfahren, ja. Aber selber, da merkst du dann, was bist für sich. So einen schnellen Wagen, so ein Porsche. Was hättest du gern, oder? Ja. Skifahren ist schön. Ja. Das ist wie Musik, wenn ich Skifahre. Da höre ich Musik. Musik heißt? Ja, Musik. Muss ich machen, das möchte ich gerne, aber ich kann es nicht. Ich hab's nie gelernt. Singen wirst du noch können. Singen, das ist ja keine richtige Musik. So mit Geigen, die möchte ich. Sag, was hast du denn eigentlich gelernt? Im Sommer gehe ich auf den Bau als Zimmerer. Jörg! Ja? Nur ein Röden. Ach, aus dir hätte auch noch was anderes werden können. Was denn? Ich hab keinen Vater gehabt und ein Kind. Meine Mutter auch nicht. Ich wohne bei zwei alten Weiberleuten. Zu denen sage ich Tante. Die Gret und die Schäfer. Schäfer ist blind. Aber die sieht mehr als alle anderen. Dein Wein hier ist. Danke schön. Ja, Prost, Jörs. Prost. Herr Doktor. Du bist doch hier der Star hier. Ja, im Winter, ja. Im Winter schon. Ja. Da lässt sich gar nichts draus machen für den Sommer? Lasset sich schon. Ich mag bloß nicht. So. Warum magst du nicht? Nur weil ich nicht mag. Alles unrecht gut. Was hast du gesagt, Jürs? Was hast du ihm gesagt? Was ist unrecht gut? Das sagt die Seefrau dabei. Unrecht gut. Alles. Mhm. Ja, aber was, Jürs? Hm? Was? Was meint denn die Seefrau damit? Anziehen müssen wir es. Alles. Sie hat das. Lüfte. Unrecht gut. Der Chef hat wohl was. Opa. Herbert? Ja? Er hat ein bisschen zu viel erwischt. Nimm's das. Sorgst du dafür, dass der Hirsch gut heimkommt? Ist schon recht. Mein Schlüssel bitte zum 31. Ja, gern. Nummer 31, hier bitte, Herr. Darf ich die Gelegenheit benutzen, Herr Dr. Faber, und Ihnen grüß Gott sagen? Ich war leider nicht da, bis Sie angekommen sind. Reiter ist mein Name. Reiter? Ja, natürlich, grüß Gott, Herr Reiter. Ein sehr schönes Hotel. Was ist da, Herr Reiter? Ja, wollt ihr bei uns? Alles da, was da sein muss. Warum soll es mir nicht gefallen? Ein solches Urteil aus berufenem Munde, na, das freut einen natürlich ganz besonders. Na, wieso nehmen Sie an, dass mein Mund besonders berufen ist? Ja, als Hotelier kriegt man einen Blick für sowas. Man lernt offensichtlich schnell in Ihrer Gegend. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wie meinen Sie das? Als ich zum ersten Mal hierher kam, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Da gab es im ganzen Ort nur einen einzigen nicht so verdauen Gasthof. Da, wo Ihr Hotel steht. Ein Bauernhaus mit einem riesigen Misthaufen vor der Stalltür. Ja, ja, ja. Und jetzt? Zwei Luxushotels, ein Hallenbad, 16 Lifte und Hotelbesitzer mit offensichtlich internationaler Erfahrung. Ja, mein Herr Doktor, wenn Sie uns mit damals vergleichen. Ich sag's ja schon. Für mein Gefühl ist das fast wie gestern. Ja, aber der Zustand, den Sie schildern, der hat hier vor 30 Jahren geherrscht. Ja, stimmt. Das war bei Kriegsende. Kriegsende und etwas vorher. Was, da sind Sie schon hier gewesen? Mhm, kurzfristig. Sehr interessant. Und seid ihr nie wieder? Doch, zwei oder dreimal. Müsste ich Sie da nicht kennen? Ihren Vater habe ich gekannt. Ja, der ist gestorben vor 2 Jahren. Ich weiß. Geh, machen Sie mal doch das Vergnügen unserer Bekanntschaft mit einem kleinen Begrüßung. Ja, ja, herzlich gern, Herr Reiter. Aber bitte nicht jetzt. Ich muss erst meine nassen Schuhe von den Füßen kriegen. Ja, dann vielleicht heute Abend. An der Bar. Ja, vielleicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ja, bitteschön. Aber die Ehre, Herr Doktor. Fräulein Maris? Ja, Herr Reiter? Geben Sie mir doch einmal den Meldezettel von 31. Von 31? Ja, bitte schön, Herr Reiter. Ja, danke schön. Dr. Rainer Faber, Unternehmer Düsseldorf. Faber, Düsseldorf. Fräulein Maris? Ja, Herr Reiter? Geh, verbinden Sie mich doch einmal bitte mit dem Dr. Svoboda. Mit dem Rechtsanwalt? Nein, mit wem denn sonst? Ich lenke das Gespräch in mein Büro. Ja. Faber, Faber. Faber, Faber, Düsseldorf. Herr Dr. Svoboda, ich bin's, der Reiter, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Reiter. Wo bist du denn? Sag's bitte schön, Herr Doktor. Haben wir schon mal mit einem Dr. Faber aus Düsseldorf zu tun gehabt? Dr. Rainer Faber? Genau. Aber Herr Rainer, wo bleibt denn Ihr Gedächtnis? Natürlich haben wir mit dem schon zu tun gehabt. Mehrmals sogar. Warum? Ja, der ist hier im Hotel. Ah, da schau her. Was will er denn? Urlaub machen, sagt er. Oder vielmehr, er sagt's nicht. Ich nehm's an. Der? Ja, meinen Sie vielleicht? Ich mein gar nichts, Herr Rainer. Ich denk bloß. Was denn? Falls Sie es vergessen haben sollten, Herr Reiter. Faber ist der Mann von der KKA. KKA? Ach, von der Firma, die sich damals in die Seilbahn AG einkaufen, ja, wollte. Aber nicht nur das. Die KKA war auch die Firma, die unter anderem Mantel den Bauplatz gekauft hat. Oder kaufen wollte, auf dem jetzt das Sonnenalp-Hotel steht. Ah ja. Und Faber ist auch der Mann hinter den ganzen anderen Unternehmen, die mit der KKA zusammenhängen. Seit Jahren versucht auch der schon bei euch einzusteigen. Mit einem Hotel, mit Seilbahnbeteiligungen, mit irgendwas. Bis jetzt habt ihr ihn ja immer noch nausbissen. Nausbeißen müssen? Herr Reiter, fangen Sie nicht wieder damit an. Sie wissen, der Horner will keine Fremden im Tal. Und wenn er sagt, es kommen keine rein, dann kommen keine rein. Dagegen können Sie nichts machen und ich auch nicht. Ja, ja, leider. Ja, ich weiß auch, wie gut euer Bitter Fremdkapital tät, Herr Reiter. Der Ort ist zu schnell gewachsen. Und jetzt hat es mehr Schulden am Dach als Schindeln drauf. Ja, eben. Aber in einem Punkt hat der Honor recht. Die KKA ist zu groß für euch. Das ist ein Millionenunternehmen. Wenn die wo einsteigen, dann gehört es ihnen früher oder später ganz. Denen liegt auch nicht an irgendeinem kleinen Hotel. Die wollen bloß den Fuß durch die Tür kriegen. Und auf einmal sitzen sie in der Seilbahn AG, in der Liftgesellschaft, in der Schwimmhallen GmbH. Und dann beschließt es Kapitalerhöhungen, die ihr nicht tragen könnt. Und schon seid ihr an die Wand druckt. So naja. Euer Dorf ist ein Goldkorn. Auch wenn es das jetzt vor lauter Schulden nicht sitzt. Und der Faber, der will die ganze Goldkorn haben. Ich habe zwar gedacht, er hätte schon aufgegeben, aber wenn er jetzt wieder da ist... Ich sag bloß eins, Reiter, seid vorsichtig. Lasst ihn nicht aus den Augen. Und wenn was ist, bitte gleich anrufen. Ja, natürlich. Also dann. Herr Doktor! Ja? Meinen Sie, ich soll den Horner verständigen? Aber auf alle Fälle, Reiter. Der heißt ihn nach die Ohrwaffeln ab, wenn Sie es nicht tun. Kennen doch den Horner. Ja, allerdings. Na dann. Für Gott, Herr Doktor. Remares! Der Horner soll im Dorf gewesen sein, Seffa. Ja, ja. Ich hab ihn schon gehört. Hat er heute kaum noch einer solche Schlittenglocken. Der Todei soll ihn gefahren haben. Und er fährt ihn doch immer. Ganz eingewickelt war er. Lauter Wolfsbett, so kleine. Da werden schon noch die Alten sein. Die hat sein Vater sein geschossen. Er kommt ja nicht oft runter von seinem Berg. Warum soll er auch runterkommen? Der Hornerhof ist der schönste weit und breit. Ein Schloss, sagt der Todei, voll Gold und Kristall. Hat's aber noch keiner von uns gesehen. Ja, das ganze Tal hat ihn gehört, den Hornerischen. Gehört ihn nur heute? Ja. Jedes Fleckerlboden und jede Seele, die auf dem Boden lebt. Du gehst das Glas, aus dem der Horner trinkt, soll ganz vom Bergkristall sein. Muss viel schön ausschauen, wenn da ein Rotwein drin ist. Ja. Was muss schön ausschauen, wenn ein Rotwein drin ist? Das Glas vom Horner, das große. Das Glas aus Bergkristall. Ja, das er aufhebt in einer Truchen, die mit Gold beschlagen ist und innen mit weißem Samt. Ja. Gell, Seffa? Weiß oder rot. Samt auf jeden Fall. Aber gesehen hat es noch keiner. Deswegen ist trotzdem wahr. Ah, manchmal glaube ich, den ganzen Horner gibt's bloß in einem Hirnkastel. Nein. Das sag sowas nicht, Hirs. Vor allem sag's nicht laut. Warum nachher? Du, der Horner hat schon manchen auf den Friedhof gebracht. Naja. Aber die muss die Nacht nehmen. Vor dem Horner? Okay, der ist doch mal taufbart. Naja, das ist er schon. Bloß... Da lass dich nicht drauf. Also, du hast nichts gesehen, König, und du auch nicht, Hochleitner. Ja, was ich gesehen habe, also ich gesagt. Der war bei mir in der Skischule und hat den Hirs engagiert. Seither fahren sie miteinander, die zwei. Ja, es will sehr gut fahren, sagt der Hirs. Mehrer weiß ich nicht. Bei mir ist er einmal in der Bar gewesen, gestern Abend. Drei Whisky Soda, sonst nichts. Ja, und weiter? Ja, also der Katzstaller hat ihn gesehen, bei dem hat er sich die Bindung reparieren lassen. Und der Stadler, der hat ihn auch gesehen. Wo, weiß er nicht mehr. Und der Mayhofer, der ist nicht sicher, hat ihn gesehen oder nicht. Und ihr habt alle das Bild gezeigt, das ich euch gegeben habe. Nach mir und dem Katzstaller hätte es das eh nicht zeigen müssen. Wir waren ja damals schon im Gemeinderat, wie er mit uns verhandelt hat. Ja, und ihr wart's damals für ihn. War der Vater auch. Eigentlich waren wir alle für ihn. Sein Geld könnte man heute brauchen. Aber ihn nicht. Geh auf, Reiter. Wir wissen doch, dass du mit dem Horner in Kontakt warst. Uns brauchst du nicht sagen, wie der Karren läuft. Auch wenn du Bürgermeister bist. Auf dem Bock sitzt der andere. Und der fragt die genauso wenig wie uns. So ist. Jetzt gehen wir, Johnny. Gehen wir. Also, vierte. Servus, Reiter. Und keine Angst, wir halten dich auf dem Laufenden. Was immer der Fahrer macht, du erfährst es. Und wenn du es dann weitergibst, kannst du am Sardiner von uns. Ja, ist schon recht. Jetzt führt euch und schleicht euch, bitteschön. Herr der Hirs? Geht schon wieder. Wenn Sie auch nicht viel vertragen können, fahren können Sie wahrscheinlich mit dem dicksten Katzenjammer. Fahren kann ich sogar im Schlaf. Sind Sie auf dem Friedhof gewesen? Ja. Sehr romantisch, sagen die Leute immer. Mhm. Ich war aber nicht deswegen dort. Nicht? Ja. Da liegen nämlich zwei Kameraden von mir. Zwei Kameraden? Mhm. Gewehrsjäger aus meiner Kompanie. Ich hab gar nicht gewusst, dass da Soldaten sind. Na, da ist doch nie gekämpft worden, oder? Sie sind auch nicht gefallen, Hirs. Sie sind verunglückt. In einem Materiallager, das unsere Einheit hier unterhalten hat, war kurz vorm Kriegsende. Na ja, natürlich. Jetzt muss ich sagen. Was? Da sind zwei Gräber. Ich komme ja innen. Ein bisschen verwahrlost. Mhm. Ja, das werden schon sein. Ja, aber die sind doch auf dem Horner sein Grund. Auf wessen Grund? Auf dem Horner denn sein. Die Hornerischen haben da ein Erbbegräbnis. Schon seit ewiger Zeit. Fast ein Viertel vom Friedhof gehört einer. Und da liegen die beiden? Ja. Ich habe immer gedacht, das sind Leute vom Horner. Auf dem Hornergrund, das ist interessant. Kennen Sie den Horner hier? Keiner. Keiner kennt den. Jeder weiß, wer er ist. Dem gehört auch der große Hof dort oben über dem... Na, wer heißt denn der Hang? Hochmeis. Mhm. Ja, der gehört ihm. Der Hochmeis übrigens auch. Merkwürdig. Auf dem Hochmeis. Also etwas unterhalb zur Straße hin, da war das Materiallager. Aber jetzt ist nichts mehr dort. Na. Nicht mal eine Spur davon. Ja. Gehen wir. Warum gibt's eigentlich keinen Lift am Hochmeishang? Das muss doch eine wunderschöne Abfahrt sein. Was weiß ich? Wegen so einem Lift neben dem anderen, ein fast kompletter Skizirkus. Aber mittendrin ein weißes Loch, der Hochmeishang. So ist es halt. Ich mach den Vorschlag, Hirs. Wir steigen zu Fuß rauf und fahren ab. Auf dem Hochmeis? Ja, warum nicht? Muss doch wunderschön sein. Hirs. Hey, was ist? Hirs, hey, was ist denn? Nichts ist. Was soll ich sehen? Du hast ihn merkwürdig geschaut, wegen dem Hochmeis? Ich fahre nicht auf dem Hochmeis, Herr Doktor. Nehmt Vater. Benzin auf ein bisschen, aber da müssen Sie mich entlassen. Das verstehe ich nicht. Ist denn verboten? Also, was ist? Na schön. Dann gehen wir zum Rostkopflift. Ja, hier's. Bist heute schon so früh zurück? Ja, was ist denn los hier? Schaust nicht gut aus. Okay, gib mir einen Schnaps, Gret. Ein Schnaps? Du! Gib ihm seinen Schnaps. Ja. Komm. Setz dich her zu mir, Hirs. Der Chef. Ja, Hirs. Was ist mit den zwei Gräber auf dem Friedhof? Du weißt schon, die auf dem Horner sind im Grund, die wo so verwahrlost sind. Warum willst du denn das wissen? Ich will es halt wissen. Geh. Okay. Gib ihm sein Schnapsgerät. Ja. Die zwei Gräber. Da liegen Soldaten drin. Vom Materiallager? Ja, vom Materiallager. Es ist abbringt mitten in der Nacht. Die Glocken hat geläut. Und trotzdem haben wir schreien hören. Geh, okay. Red doch kein so dummes Zeugs daher, Sefa. Kein Mensch hat wen schreien hören. Ich hab's gehört. Ah. Und jetzt liegen sie auf dem Horner sein Grund. Ja. Und der Lift, Mutter? Geh, trink den Schnaps. Der vom Babylift. Trink hier's. Verbrennt sind sie also. Trink. Alles unrecht gut. Also dann, Herr Doktor, ein bisschen spät zwar, aber willkommen im Ort. Danke, Herr Reiter. Leutnant. Ich meine, Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über mich als vor 3 Tagen. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben doch sicher Erkundigungen eingezogen. Hm? Bei Rechtsanwalt Swoboda, bei Hochleiter, bei Czernik. Es gibt ja eine ganze Menge Leute hier, die ich kenne. Naja, man hat natürlich geredet, aber Erkundigungen eingezogen, ich bitte Sie. Ach, ich an Ihrer Stelle jetzt getan. Warum denn? Ganz einfach, Herr Reiter. Wenn jemand wie ich hier auftaucht, ein Mann, der schon verschiedentlich versucht hat, in diesen Tagen geschäftlich aktiv zu werden, dann muss jemand wie Sie, der wichtigste Offizier, Platz, Bürgermeister, Vorstandsmitglied, naja, in all den verschiedenen Gesellschaften, die es hier gibt, dann muss jemand wie Sie sich doch fragen, was will der Fahrer nun schon wieder? Nur Urlaub? Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Sie mussten sich das umso mehr fragen, als Sie zu der Zeit, da ich mit dem verstorbenen Vater verhandelte, gar nicht im Land waren. Und mich also nur aus alten Protokollen kennen oder aus Gerüchten. Naja, gefragt habe ich mich das natürlich schon. Fragen Sie mich, Herr Reiter. Was einfacher. Naja, bitteschön, wenn Sie so direkt. Aber erst einmal Prost, Herr Doktor. Ja, jawohl, Herr Doktor. Also, naja. Frage ich Sie halt, wenn ich mir erlauben darf. Was hat Sie denn dieses Mal zu uns geführt, Herr Dr. Faber? Genau das, was mich auch schon die letzten Male hergeführt hat, Herr Reiter. Nichts anderes. Sie wollen also immer noch bei uns? Ich will es mehr denn je. Ja, aber warum? Warum gerade hier? Das hat 2 Gründe. Einen, nur sagen wir, einen sentimentalen und einen ganz nüchtern geschäftlichen. Als ich gegen Kriegsende zum ersten Mal hier war, da sagte ich mir, wenn es jemals wieder mit uns aufwärts gehen sollte, dann hat dieses Tal die Chance, ein Wintersportzentrum ohnegleichen zu werden. Ich bilde mal so ein, dieses Tal entdeckt zu haben. Das ist der sentimentale Grund. Mhm. Und als ich dann das zweite Mal, also lang nach dem Krieg, wieder hierher kam, stellte ich fest, dass jemand genau die gleiche Idee gehabt hätte wie ich. Der Wintersportort, den ich aus dem Boden stampfen wollte, war bereits im Entstehen. Da ich jedoch sah, dass er so zu prosperieren begann, wie ich angenommen hatte, dass er prosperieren würde, erklärte ich mich bereit, auch in diesem Stadium noch aktiv einzusteigen und das anzubieten, was ihm damals fehlte und was auch heute noch nötig hat. Kapital. Das ist mein geschäftliches Motiv. Aber, wie Sie ja wissen, wurden mir immer wieder alle Türen vor der Nase zugeschlagen. Sie glauben also nach wie vor, dass wir Ihre Hilfe und Ihr Kapital brauchen. Ich hatte nicht die geringste Mühe, an Ihre Bilanzen heranzukommen. Und ich habe Augen im Kopf. Ja, gewisse bieten der Welt eine glänzende Fassade. Herrliche, vollbesetzte Hotels, großartige Liftanlagen, Menschen, wimmelnde Skihänge. Aber Sie und ich und eine ganze Menge andere Leute wissen, dass dieses wunderschöne Schiff auf einer Woge von Krediten segelt. Ja. Nur eine schlechte Saison. Oder 2. Oder gar eine längere Depression. Und die Woge begräbt sie unter sich. Mhm. Günstigstenfalls werden sie sich dann noch mehr als schon jetzt den großen Reisegesellschaften ausliefern müssen. Tja, die werden Mitspracherechte fordern und aus ihrem Dorf schließlich einen zu betonierten Massenrummelplatz auf Niedrigstpreisniveau machen. Auch Ihr schönes Hotel wird dann nicht mehr das sein. Was ist jetzt Neues? Und das könnten Sie verhindern? Heute nur noch mit großer Mühe. Aber ich werde es versuchen. Aus den erwähnten sentimentalen Gründen. Und gegen eine entsprechende Beteiligung an unserem Chef. Natürlich. Das ganze Dorf wird ja sehr geschickt konstruiert übrigens. Getragen von lauter ineinander verschachtelten Aktiengesellschaften, GmbHs und GmbH und Co. KGs. Nichts leichter, als da einen Platz freizumachen für neue Kapitalgeber. Aber wenn wir das gar nicht wollen, Herr Faber. Nicht wollen? Ihr wollt schon. Ihr dürft noch nicht. Wie meinen? Glauben Sie, ich weiß nicht, wer in allen diesen Gesellschaften die Kapitalmehrheit hat, wem dieses Dorf gehört. Sie kennen den Horner? Nein. Nein, ich kenne den Horner nicht. Aber Ich weiß inzwischen mehr über ihn, als ihm lieb sein dürfte. Und auf dieses Wissen, lieber Herr Reiber, gründet sich meine ziemlich sichere Hoffnung, dass ich dieses Mal bei Ihnen doch zur Stude kommen werde. Prost. Prost. Was ist, du oder? Es kommt wer. Wer? Der Hirs. Soll ich den Hund rauslassen? Na. Bring ihn nur rein, wenn er da ist. Doktor. Also unser Gespräch, muss ich sagen, ist interessanter geworden, als ich gedacht habe. Interessant für wen? Nur für Sie? Oder auch für den, dem Sie nachher alles übermitteln werden, was ich sage? Für was halten Sie mich eigentlich, Herr Faber? Oh, für einen sehr tüchtigen Hotelier und Geschäftsmann. Der aber leider nicht immer so kann, wie er will. Sagen Sie nichts, Herr Reiber. Ich weiß Bescheid. Und wie ich schon sagte, ich bin über den Horner ziemlich gut informiert. Wenn wir schon davon sprechen, Herr Doktor, wollen Sie mir nicht sagen, was Sie über den Horner wissen? Nichts, was ich lieber hätte, Herr Reiter. Mit dem Horner bekam ich zum ersten Mal zu tun, wenn auch nicht persönlich, als ich zum ersten Mal hier war. Im Krieg? Ja. Ich war damals Bataillonsadjutant, ein kleiner Oberleutnant der Einheit, der das hiesige Materiallager unterstand. Mhm. Es befand sich, wie Sie zweifellos wissen, auf Horners Grund. Und zwar gegen seinen Willen. Man hat ihn vor dem Ball wohl nicht allzu lange gefragt. Das aber scheint er nicht ertragen zu haben. Er setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um diese Anlage vom Hofmeishang wieder wegzukriegen. Natürlich vergebens. Alle seine Eingaben landeten auf meinem Schreibtisch. Manchmal waren es zwei pro Woche. Jede mit einer anderen Begründung. Ich hätte sie wahrscheinlich alle in den Papierkorb geworfen, wenn aus ihnen nicht etwas gesprochen hätte, was mich eigentlich gegen meinen Willen mehr und mehr faszinierte. Eine unterdrückte und zum Schluss nahezu unverhüllte Wut. Der Mann ertrug es nicht, dass man mit ihm umsprang wie mit irgendeinem anderen x-beliebigen Bauern. Er schien sich, wie soll ich das sagen, für einen König zu halten. Für jemanden, der ein höheres Recht für sich beanspruchen könnte. Er hatte keinen Schaden von unserem Lager, stand auf nacktem, nutzlosem Ödland. Trotzdem kämpfte er dagegen an wie ein Löwe. Na, wie gesagt, ich habe den Mann persönlich nie kennengelernt, aber er hat durch seine Eingaben mein Interesse an diesem Tal erst eigentlich geweckt. Grüß Gott, die Herren. Grüß dich. Ist erlaubt. Na, Pitcher hat schon, ich nehme Sie Platz. Der Herr Doktor erzählt gerade. Ja, ich habe schon gehört, was er erzählt. Scheint fast, er will den Streit mit dem Horner, der ja jetzt vor über 30 Jahren angefangen hat, immer noch nicht begraben. Komm nur her, Hirs! Brauchst du nicht fürchten? Der Horner hat noch keinen gefressen. Ja, ja. Schau mich nur gut an. Es ist alles da, was sich die Leute von mir erzählen. Der lange Bart, die bösen kleinen Augen, das graue Haar. Bloß Tern auf dem Kopf, die fehlen. Komm nur her, Bue. Ich bin kein Teufel nicht. Aber ich bin mit dem Teufel im Bund. Glaubst du es nicht? Geht ganz einfach. Schau her. Nimmst das Feuerzeug und schlagst am Funken. So. Da nicht drinnen. Und dann sagst, ja, da soll doch gleich der Teufel reinfahren. Ist was, Horne? Siehst du, und schon ist er da. Den Todei, den habe ich auf die Weiß gekriegt. Und jetzt muss er mir dienen, solange ich will. Gell, Todei? Hört er nicht gern, der Todei? Also, Bruder, lass dich anschauen. Guck dich hin. Dankeschön, Herr Pat. Bist was Besonderes worden, habe ich gehört. Immer für dich, immer allein. Einer, dem die Welt nicht so genügt, wie es ist. Hast recht, die Welt taugt da nicht viel. Willst was trinken? Willst dem Horner seinen berühmten Kristallbecher sehen? Hm? Todei! Was ist? Den Kristallbecher bring! Ja, ja. Da traut sich also endlich einmal einer rauf zum Hornen. Eines von seinen 18 Patenkinder. Aber du bist ja ein Besonderer hier, mit deinen Träumen vom Fliegen über dem Schnee, von der Musik, von der Leichtigkeit. Wundert dich wohl, dass ich das weiß? Der Horner weiß alles über seine Patenkinder, auch wenn's nicht so ausschaut. Und er sorgt auch für sie. Dich habe ich zur Gret und zur Sef gegeben. Da warst du noch so klein, dass ich dich in Hosentaschen hätten einstecken können. Das Schulgeld habe ich bezahlt für dich und sogar deinen Skilehrerkurs. Stolz bin ich gewesen, wie du deine Prüfung bestanden hast, als Bester. Bin noch heute stolz auf dich, Piers. Über deine Zukunft musst du keine Sorgen machen. Für Horner seine Patenkinder ist alles geregelt. So ist der Becher, Horner. Ja. Schau ihn dir an. Ist er nicht schön? Stammt noch aus der alten Zeit, wo es Gold gegeben hat in unsere Berg und Kristall. Den Hornerschen hat damals das Bergwerk gehört. Sie haben Handel drin bis runter nach Venedig. Von da stammt der Becher. Bauern hat es in den Jahren kaum gegeben bei uns. Waren alles Bergknecht, unsere Bergknecht, auf unserem Grund. Alles war unser Grund. Schau ihn dir an, den Becher. Schau den Stuhl, auf dem es sitzt. Er ist aus Siena. Der Schank da drüben aus Augsburg. Und der Teppich aus Smyrna. Weißt du, wo Smyrna liegt? Ja. In der Türkei, heißt heute aber anders, glaube ich. Die Horner haben immer nur das Beste gekauft für ihr Geld. Und im ganzen Tal ist gut gegangen. Bis dann aus war mit dem Gold. Ist noch gar nicht so lang her, 50 Jahre vielleicht. Ja, und dann hat's plötzlich nichts mehr gegeben. Ein paar auszehrte Kühe, ein paar steile Äcker. Wenn der Horner nicht seine Truhen aufgemacht hätte in manchen Winter, dann wären alle verhungert. Keiner von denen, die heute ihr Hotel haben, da unten, wäre noch im Tal, wenn der Horner nicht gesorgt hätte für sie oder ihre Eltern. Hätten auch keine Hotels, wenn der Horner nicht wäre. Der hat nämlich als erster kapiert, dass der Schnee auch so eine Art Gold ist und dass man ihn verkaufen kann. Und dann hat er ihnen gezeigt, wie man das macht und hat ihnen Geld gegeben für ihre Hotels und ihre Lift und ihr Schwimmbad und sitzt da herum und passt auf, dass sie keine Dummheiten machen da drunten. Todei! Was ist, Horner? Tu den Becher wieder weg! Und jetzt kommt also der Hirs rauf zum Horner und wir wissen, wie das ist mit den zwei Gräber auf seinem Grund und dem Materiallager. Woher ich das weiß? Ihr habt ja doch schon gesagt, Hirs, dass ich alles weiß und alles höre, was drunten vorgeht. Fällt, oder? Also mit dem Materiallager, das war so. Mitten in der Nacht hat es auf einmal brennt. Aber das weißt du ja schon. Ist dann runterbrennt bis auf die Grundmauern, weil Benzin drin war oder Öl. Wie man danach die Trümmer weggeräumt hat, sind zwei Tote zum Vorschein gekommen. Oder was halt übrig geblieben ist von ihnen. Und weil damals alles durcheinander gegangen ist und weil niemand hat sagen können, wer die zwei sind und wie es heißen, da hat der Horner befohlen, gibt's ihnen ein christliches Begräbnis auf meinem auf dem Horner sein Grund. Und da links heute noch. Der Horner sorgt für alle im Tal. Auch für die Toten. Merkt es. Hier ist. Aber Schwornig, so wie man sich die Geschichte hier erzählt, also Brand ausgebrochen, unlöschbar, weil Öl im Lagerhaus, in der Asche zum Erstaunen aller, die Überreste zweier Menschen, also so stimmt sie einfach nicht, das müssen Sie doch wissen. Muss ich das? Das war noch hier zu der Zeit. Genesungsurlaub, wenn ich nicht irre. Und Sie sind weder blind noch taub. Ja, wie war's denn dann, Herr Dr. Faber, wenn's nicht so war, wie wir glauben? Das Materiallager ist 2 Jahre lang ohne jede Bewachung einfach so in der Gegend gestanden. Dann, und zwar wie gesagt kurz vor Kriegsende, stellten wir fest, dass man es aufgebrochen hatte. Ja, was die Diebe im Einzelnen alles herausgeholt haben, kann ich Ihnen auswendig nicht sagen. Aber ich besitze noch die genaue Aufstellung. Mit Sicherheit aber fehlte unter anderem auch ein ziemlich umfangreiches Gerät, nämlich ein kompletter Materiallift. Antriebsmotor, Zug- und Tragseile, 2 Transportgondeln und die bergseitige Verankerung. Wir hatten, wie Sie sich denken können, damals keine Zeit nachzuforschen, wo das Zeug geblieben war, legten aber nach diesem Zwischenfall eine Doppelwache in das Gebäude, bestehend aus 2 älteren Reservisten, einem Ostpreußen und einem Volksdeutschen aus dem Banat. Sie müssen schon ein sehr gutes Gedächtnis haben, Herr Doktor. Was heißt Gedächtnis? Ich besitze Unterlagen, Herr Czornik, Marschbefehle, Protokolle, Zeugenaussagen. Der Fall lässt sich jedenfalls heute noch glasklar rekonstruieren. Aha. Nämlich? Wie? Der erwähnte Brand muss gelegt worden sein. Aber mehr noch. Bevor man das Gebäude anzündete, wurden offensichtlich seine Türen mit einem langen Querriegel von außen verschlossen. Von außen. Wohlgemerkt. Glauben Sie, das hätte die Wache getan, die da drin schlief? Und das lässt sich beweisen. Der Brand ist, im Gegensatz zum Diebstahl, heeresgerichtlich untersucht worden. Und wir hatten trotz des allgemeinen Zusammenbruchs Beamte, die sehr penibel vorgingen. Die Toten jedenfalls fand man direkt hinter der verschlossenen Tür. Sie müssen verzweifelt versucht haben, diese aufzubrechen. Aber daneben ihnen die Ölfässer gestapelt waren. Ja, also gut, nehmen wir mal an, das war so. Was bedeutet das heute noch? Sowas muss doch schon längst verjährt sein. Irrtum, Herr Reiter. Das war nicht nur Brandstiftung. Das war auch Mord. Und Mord verjährt nie. Jetzt verstehe ich, warum Sie glauben, dass Sie dieses Mal Erfolg haben bei uns. Deswegen habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt, damit Sie es verstehen. Ach übrigens, ich habe auch den Antriebsmotor von Ihrem Babylift von allen Seiten fotografiert. Er hat so verblüffende Ähnlichkeit mit dem, der damals aus dem Materiallager gestohlen wurde. Ist er also doch beim Horner gewesen, der Hirsch? Ganz durcheinander war er. Ja. Jetzt kennt er die Stimme. Welche Stimme? Die aus seinem Traum. Sei stark. Gerade träumt er wieder. Fahr, Hirsch, fahr. Wir holen. Wir fahren. Lass rennen, Hirsch. Lass rennen. Sieht er jetzt, wer das ist auf deiner Losfahrt? Sehen tut er noch nicht. Aber halb und halb weiß er schon, wer es ist. Sie sind launisch wie altes Weib, Hirsch. Erst erzählen Sie mir, dass Sie ganz schnelle Wagen fahren. Und jetzt will ich Sie mit meinem Mal fahren lassen. Jetzt haben Sie plötzlich keine Lust mehr. Was ist denn los? Ja, wenn Sie nicht zufrieden sind mit mir, dann... Ach, kann ich einen anderen Skilehrer nehmen. Auch das höre ich jetzt zum 23. Mal. Nur sei nicht verstockt wie ein kleiner Junge, mach's Maul auf. Nee, ich fahre nicht mit Ihnen auf dem Hochmeiß. Ach, das ist der springende Punkt. Warum nicht? Hast du Angst vor dem Horner? Er mag's nicht, wenn man auf seinem Grund fährt. Er mag's nicht. Was der Horner nicht mag, das wird nicht getan. So einfach ist das. Ja, so einfach. Gehirs. Siehst du nicht ein, dass irgendwer irgendwann einmal gegen diesen größten, wahnsinnigen, verrückten Kerl da oben aufmucken muss? Ja, und sei es nur durch solch eine einfache Geste wie die Fahrt über den Hochmeißer. Dann stellt sich noch für den lieben Gott, wenn er immer vor ihm kuscht. Ja, und? Was geht es hin nachher, ob wir kuschen oder nicht? Was mich das angeht, das kann ich doch sagen. Mit deinen eigenen Worten sogar. Unrecht gut. Alles Unrecht gut. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass deine Tante Sefa recht hat. Alles hier im Tal ist Unrecht gut. Hotels, Pensionen, Liftanlagen. Alles aufgebaut auf den Gräbern zweier ermordeter alter Männer. Auf Knochenasche. Na, das ist nicht wahr. Ich kann da beweisen, dass es wahr ist. Außerdem weiß es nicht nur deine Tante Sefa, sondern auch dein Chef, der Johnnik. Auch der Reiter vom Adler weiß es, auch der Hochleitner. Alle im Tal. Die älter sind als 50, wissen es. Und du weißt es auch. Komm. Das ist doch zusammengereimt aus vielen kleinen Andeutungen, die du im Laufe deines Lebens aufgeschnappt hast. Naja, daher deine Einzelgängerei. Dein verquerer Stolz. Ja, deine Abneigung dagegen, an diesem kleinen Wirtschaftswunder zu partizipieren. Du willst daran keinen Teil haben, das finde ich großartig. Aber jetzt musst du auch die Konsequenz ziehen aus deiner Haltung. Und mir gegen den Horner helfen. Der ist nämlich für alles verantwortlich. Ja, und warum gerade ich? Weil du so bist, wie du bist. Und weil die anderen alle mit drin hängen. Alle? Hm. So gut wie alle. Da glaubst du, der Horner hat den Liftmotor selber gestohlen? Oder in Brand persönlich gelegt? Nein. Der hat seine getreuen Untertanen dazu angestiftet, nachdem er klug wie er ist, erkannt hatte, dass das Tal nach dem Krieg auf eine neue Existenzgrundlage gestellt werden muss. Dazu braucht er erst den Lift, dann den Brand und den Mord. Den Lift, das verstehe ich. Aber das Feuer... Den Lift hat er eigentlich nur so mitgenommen aus Geiz. Nein, in erster Linie wollte er das Lager weghaben, um zu verhindern, dass Leute kommen könnten, die sich nach dem Krieg darum kümmern. Vielleicht sogar übernehmen oder weiterführen. Die hätten ihn nämlich stören können. Und dann braucht er den Mord, um die Talbewohner an sich zu binden. Er hat das sehr geschickt gemacht. Einerseits gab er jedem von ihnen ein Stück von seinem Grund, Geld aus seinem sagenhaften Tun, damit sie ihre Hotels aufbauen konnten. Andererseits, ja, da hat ihm natürlich das Wissen um das, was sie getan hatten. Andererseits zwang er sie so in Schulden zu leben, dass sie ihm sein geliehenes Kapital nie zurückzahlen konnten. Und ihn damit ausboten können. Aber weißt du, so viel, wie die Leute immer sagen, hatte den Czurniks Reiters oder Hochleiters nämlich gar nicht gegeben. Die sagenhaften Truhen dürften bei Kriegsende nicht mehr annähernd voll gewesen sein. Ich konnte es einfach nicht glauben. Was? Ja, dass das alles Mörder sind. Mörder ist im Grunde nur einer. Der nämlich, der gewusst hat, dass im Lager eine Wache liegt. Ja, die beiden Soldaten sind nämlich erst am Abend der Brandnacht angekommen und haben sich wahrscheinlich gleich schlafen gelegt. Vom Hornauhof aus konnte man sie andrücken sehen. Ob man sie im Dorf auch sah, das ist nicht bewiesen. Auf alle Fälle aber bezweifle ich, dass die Brandstifter es waren, die das Tor von außen verschlossen haben. Das muss jemand getan haben, der verhindern wollte, dass eben die Reiter, Czurnik und wer es alle waren, von den beiden Reservisten erfuhren. Solange sie noch lebten. Als sich dann herausstellte, dass sie ums Leben gekommen waren, war der Schock umso größer. Und darauf hatte der abgezielt, der den Riegel vorlegte. Vom Hornerhof zum Lager waren es nur 5 Minuten zu Fuß. Also jetzt, fährst du morgen mit mir auf den Hochmeiß? Lassen Sie mich gehen, Herr Doktor. Bitte schön, Ich will gehen. Bitte, Hirs. Aber damit du klar siehst, ich fahre morgen da oben. Und der Horner weiß dann, was die Stunde fehlgeschlagen hat. Und ich warte auf dich, Hirs. Ja, ist gut, dass du draufgekommen bist, Reiter, und mir alles erzählt hast. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich sehe nur einen Ausweg, Horner. Wir müssen ihn reinlassen ins Tal, mit dem, was er weiß. Mit dem, was er weiß. Mit dem, was er weiß, kann er uns immer weiter erpressen, bis ihm alles kehrt. Aber was soll man denn dann tun? Na, du brauchst keine Angst nicht haben, Reiter. Warst du nicht dabei? Aber mein Vater. Der ist tot. Und die anderen? Ich bin doch Bürgermeister. Die anderen tun, was ich sag. Und ich sag, nix ist. Keiner kommt rein ins Tal. Keiner nimmt uns weg, was wir aufgebaut haben, mit unseren Händen. Aber der Faber... Den Faber überlass mir. Und jetzt geh heim, Reiter. Mach dir keine Sorgen. Der Horner wird schon richten. Ja, wie's meinst, Horner? Wie du meinst. Für Gott. Für dich gut. Todei! Was ist vorne? Stell den Hirs für morgen früh. Der Faber will Skifahren auf dem Hochmeiß. Hirs, hast du mich jetzt erschreckt? Was ist denn, Hirs? Ich hab kündigt bei der Skischule. Was? Ich fahr weg, jetzt gleich. Eine Dame nimmt mich mit in die Stadt. Gret, sei so gut, dann packen wir was zusammen. Ja. Ja, was ist, Gret? Ich hab nicht viel Zeit. Hey, Schäfer, was ist? Der Todei war da. Soll ich zum Hornen aufkommen? Morgen früh? Mit deinen Ski. Und mit dem schwarzen Anorak, den er da damals geschenkt hat zum Namenstag. Aber ich geh weg. Der Horner ist dein Taufbad, Hirs. Er hat dich doch zu uns gebracht, wie es so klar warst. Die Mutter hat dich ausgesetzt gehabt vor seiner Tür. Und damals alle ledigen Mütter so gemacht. Ja, waren schlimme Zeiten. Ja, waren wohl schlimme Zeiten. Ich geh weg. Ich muss weg. Ich bitte euch, lasst mich gehen. Er hat uns Geld gegeben für die... Für die Windeln. Milch. Ja, und der Sparbüchle hat er angelegt und jedes Jahr hat er was drauf eingezahlt. Und Schulgeld. Ja, und wenn du was braucht hast, was Kleider, Schuhe und... zur Firmung die 7 Uhr. Deine Skilehrgänge, die hat alle daheim gezahlt. Hat auch immer noch dir fragen lassen. Hat genau gewusst, wie es dir geht. Wenn du krank gewesen bist, hat er den Doktor geschickt. Er ist dein Taufbad. Hier's. Darfst du es nicht vergessen? Buh. Ja, Sefa, ja. Das darf ich nicht vergessen. Er ist mit aufgebaut. Frau Maris? Ja, Herr Reiter? Ist der Dr. Faber noch da? Der Dr. Faber? Na, der ist schon vor einer halben Stunde weg. Mit die Ski? Ja, mit die Ski. Hat er was gesagt? Ja. Da war es denn zum Deichsel? Ja, mei, was er seit gestern überall und jedem sagt. Dass er heute auf dem Hochmeiß fährt. Ja, als ob das was Besonderes wäre. Ist auch was Besonderes. Verbinden Sie mich mit dem Dr. Swoboda. Das heißt, nein, rufen Sie ihn an und sagen Sie ihm, er soll sofort herkommen, sofort. Er soll alles liegen und stehen lassen. Sagen Sie ihm, es brennt. Ja. Der Hirsch ist da. Er soll herkommen. Da schau einmal runter, hier ist beim Fenster. Da schau runter ins Dorf. Von da herum sieht es aus wie ein Ameisenhaufen. Das wuselt durch die Straßen, das rennt und überschlagt sich raus aus die Häuser und wieder rein in die Häuser. Jeder Schritt für einen kleinen Zweck, jeder Hundertste für einen größeren. Aber schon über den Tausendsten sehen sie nicht mehr hinaus. Kommt dann irgendeiner und stehst mit dem Stecker hinein, kommt Krieg oder Hunger, dann verlieren sie jede Richtung, dann rennen sie im Kreis rum und hoffen, dass sie wieder hinausfinden aus dem Elend. Aber wenn ihnen dann keiner den Weg zeigt, dann sind sie verloren. Das wissen sie bloß nicht. Deswegen muss man sie manchmal zwingen, den Weg zu gehen, der der richtige ist. Tja, viertens. Früher war es leichter. Da haben die Horner die Leute aus dem Dorf ins Holz geschickt oder ins Bergwerk. Und die Gescheiteren von ihnen, die haben es mit ihnen ausgenommen in die Welt und haben ihnen die Welt gezeigt. Da war eine Ordnung. Und diese Ordnung hat einen einzigen Pfeiler gehabt. Den jeweiligen Herrn vom Hornerhof. Aber das hat sich dann geändert, weil sich die Welt geändert hat. Wie das Gold ausblieben ist, habe ich einen Ausweg finden müssen. Das war nicht einfach. Ein Pfeiler, der halten soll, der muss aufgebaut sein auf Macht. Und ich habe ihn meine Macht aufzwingen müssen durch Blut. Es war ein Pakt hier. So wie man ihn in alten Zeiten mit dem Teufel geschlossen hat. Ich habe den Teufel gespielt. Das Blut ist an meinen Händen, nicht an den ihren. Sie werden es nicht ertragen, aber ich ertrage es. Und das bindet sie an meine Person. Ich kann sie zwingen, das zu tun, was gut ist für sie. Ich habe sie gezwungen, das Dorf so aufzubauen, wie es halt dasteht. Und ich habe sie gezwungen, das zu erhalten, was sie geschafft haben für sich. Niemand soll da kommen, der aufkauft, was entstanden ist durch meinen Willen, durch ihre Arbeit und durch die Schuld, die ich für sie trage. Es soll in ihre Hände bleiben und denen von ihren Kindern. Keiner soll es ihnen wegdarnen durch so was Windiges wie Geld. Keiner. Aber jetzt ist einer gekommen, der meinen ganzen Plan durchschaut hat, der alles so sieht, wie es ist, und der deswegen alles zerstören kann. Der Mann, der da gerade über den Hochmeister aufsteigt. Kannst du ihn sehen? Ja. Der will dem Horner zeigen, dass es aus ist mit ihm. Und weißt, was hier ist? Er hat recht. Im Horner ist es aus. Aber deswegen darf es nicht aus sein mit seinem Werk. Der Horner wird untergehen, aber der da, der muss mit. Sodass nie mehr einer kommt, der das versucht, was er versucht hat. Nie mehr! Und deswegen musst du jetzt fahren, Hirsch. Aber das weißt du ja schon lang. Ja, Herr Pat. Donald! Ja, Donald. Bring die Sachen, Donald. Den schwarzen Helm. Die schwarzen Handschuhe. Die Brillen. Zwei. Ja. Ja, wenn einer mit 120 oder sowas in einen anderen nein rast, man ist da bleibt was übrig. Naja, so gesehen, glatte Sache. Für uns wenigstens. Skiunfall. Der Horner lässt bestellen, dass der Hirsch auf seinem Grund beerdigt werden soll. Ja, und damit klappt er, ist die Geschichte für ihn erledigt. Glaub nicht, dass er das glaubt. Na, was dann? Vergessen Sie nicht die Unterlagen, die der Faber gesammelt hat. Irgendwann wird sie einer finden und präsentieren.